Der Shutdown von Teilen der US-Regierung kann sich noch hinziehen. Präsident Trump sagte seine Reise in die Schweiz ab zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Das Forum beginnt in knapp 2 Wochen. Trump begründete die Absage mit der Uneinsichtigkeit der Demokraten im Streit um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Eine Verhandlungslösung ist weiter nicht in Sicht. Trump will einem Budget nur zustimmen, wenn darin Geld für eine Mauer vorgesehen ist. Die Demokraten weigern sich aber. Trump drohte wiederholt damit, die Lage an der Grenze zu einem nationalen Notstand zu erklären. Aus Sicht des Weißen Hauses könnte er dann auf eigene Faust den Auftrag geben, eine Grenzmauer zu bauen. Kritiker sagen, damit würde er seine Kompetenzen überschreiten. Ein Streit vor Gericht wäre absehbar. Die bislang letzte Verhandlungsrunde von Trump und Demokraten endete ergebnislos. Trump verließ das Treffen. Die Demokratin Nancy Pelosi warf Trump jetzt vor, das Treffen sei von vornherein darauf angelegt gewesen. Trump würde politische Spielchen spielen, um seine Basis anzufeuern.